glaube, das geht mir anders an. Glauben Sie an Papiere? Es gibt viele Dinge zwischen Jung und Herr, die ich nicht gern an berufswahrende, jungfrauenraubende Wesen aus den Gerüften, die in der Auferstehen von den Toten. Wir lassen die Märchen doch jetzt mal bitte schön bei ihr. Ich glaube, das müssen wir anders machen. Ja, Märchen sind das nicht. Diese Märchen haben leider einen wahren Kern. Denn es gibt Wesen, die man so bezeichnet. Und ihr Tom ist an einen solchen geraten. Und dieser benutzt ihn offensichtlich. Und das wissen Sie woher? Ich habe mich ein wenig umgehört. Immer dieses, ich habe mich umgehört, ich habe einen Polizeibericht gelesen. Ich habe Peter ausdrücken. So langsam wird das langweilig, ja, das auch. Ich werde nicht alle meine Quellen aufdecken, das tut ein guter Journalist nicht, aber wenn es langweilig ist, können Sie ja gehen. Oh, ich bin wegen ihr hier, nicht wegen Ihnen. Das war mir klar. Ich bin auch wegen ihr hier, nicht gegen ihn. Das war ich. Ja. Der Punkt an der Sache ist, dass Sie offensichtlich die Aufmerksamkeit von diesem Vampir erlegt haben und der Atom hat sich wohl beauftragt hat, sie aufzuspüren, aufzusuchen, möglicherweise nutzbar zu machen. Ich weiß es nicht genau, das ist Spekulation an der Stelle. Und das andere Problem ist, dass der Herr Wedelgau ebenfalls auf diese Sache aufmerksam geworden ist. Das heißt, er ist auch irgendwie mit dem. Nein, er ist ja dann. Sagen wir mal so, es gibt da eine Gruppe von Personen, die Pferde von den Vampiren aufgenommen haben und die Aktivitäten beobachten. Wächter, nennen Sie das, wie Sie wollen. Sie haben da eine eigene Zeitung für die, ist mir aber auch nicht beläufig. Und Sie kennen Herrn Bilder offensichtlich aus der Vergangenheit, genau genommen Ihre Mutter, wenn ich mich irre. Man ist halt auf Sie aufmerksam geworden, hat Sie beobachtet. Und als Tom anfing, Ihre sagen, die Nähe wieder zu suchen, hat man offensichtlich ein Bild geschickt, um sie ein wenig im Auge zu behalten. Ja. Und als es anfing, Staub aufzuwirbeln, bin ich auf diese Sache aufmerksam geworden. Erst einmal behalten Sie mal einen kühlen und ruhigen Kopf. So leicht wird Ihnen nichts passieren. Das ist schön, das beruhigt mich jetzt total, muss ich sagen. Nun, Sie müssen sich wahrscheinlich damit nach einer Sinne abfinden, dass Sie jemand sind, der im Gegensatz zu den anderen Schafen, den vielen Millionen Schafen, die Wahrheit sieht, die Wahrheit sehen kann, die Wahrheit verstehen kann. Das ist etwas in Ihnen tief gibt, was Ihnen ermöglicht zu sehen, zu verstehen. Das, was die anderen als Aberglauben und Quatsch abtun, ist irgendwo in Ihrem Innersten. Und Sie fühlen, dass es stimmt. So fängt es an. Vielleicht glauben Sie es jetzt noch nicht, aber Sie werden es glauben. Vielleicht, wenn Sie auf Ihre innere Stimme hören, auf Ihre Intuition, auf Ihre Seele, werden Sie irgendwann spüren, dass da etwas ist. Ich kann nicht zaubern, ich kann es Ihnen nicht beweisen, wenn Sie es nicht glauben. Ich wüsste aber schon gerne, was ich ganz konkret tun kann. Ich meine, jetzt zu Hause sitzen weiter und Angst haben, das stimmt nicht. Das Problem ist, in dem Moment, wo man auf Sie aufmerksam geworden ist und weiß, dass Sie begabt sind, haben Sie auch das Interesse dieser Wesen geweckt. Das ist zu einer gegenseitigen Geschichte. Und in dem Moment werden Sie wahrscheinlich nicht mehr anders. Unser Freund Tom und der scheint, wie würde ich das ausdrücken, eine Art von Renegant zu sein. Jedenfalls jemand, der sich nicht an die Regeln hält. Es gibt Regeln. Ja, natürlich gibt es Regeln. Glauben Sie, die ohne Regeln würden man so lange existieren können? Diese Regeln sorgen dafür, dass die, nennen wir sie einmal Wesen der Nacht, ganz prosaisch, nicht weiter auffallen und ihr Existenzdasein verfolgen können. Kann ich aber auch mit diesen Regeln? Ja, ich habe mit hat denen zu tun. Regelmäßig. Mit dem Regen oder mit dem Wesen der Nacht? Mit dem Wesen der Nacht. Ich bin sozusagen ein Grenzgänger, obwohl ich nur ein Mensch bin. Also keine Zähne, nichts dergleichen. Bin ich jemand, der sie darauf aufmerksam gemacht wurde, der sie diesen Schritt gegangen ist zwischen gut glauben, verstehen und erkennen, und der wie sie langsam in diese Sache hineingeführt wurde und der jetzt mit dem Wissen und der Wahrheit lebt, sowohl in der Welt der Menschen als auch in der Welt der Unsterblichen. Insofern habe ich das alles schon gemacht. Kann also gut verstehen. Was ich Ihnen anbieten kann, ist Informationen, Wissen, ein wenig Schutz und die Möglichkeit, sich als ein Wunder zu bilden. Kann sie wirklich rauskriegen, wer aus dem Christ war? Das kann ich zumindest versuchen. Ich habe natürlich keine unbegrenzte Möglichkeit. Und ich kann Ihnen, wenn Sie wollen, eine sichere Zuflucht anbieten. Und woher weiß ich, dass ich Ihnen vertrauen kann? Das ist der entscheidende Punkt. Ich kann Ihnen nur sagen, dass Sie mir vertrauen können. Ich kann es Ihnen nicht beweisen. Aber ich habe keinerlei Interesse daran, mir irgendwie zu schaden. Wie gesagt, ich habe das auch alles durchgemacht. Das gilt für die anderen Anwesenden auch. Das heißt, Sie haben jetzt mich hier wirklich durch die Gegend geschickt, weil wir wirklich verfolgt worden sind, wie wir gesehen haben. Ja. Weil Sie gute haben Sie schon die Dateien? Irgendwie, es muss Berichte oder etwas geben. Ja, seitdem er seine Aktivitäten angefangen hat, muss er irgendwelche Berichte geführt haben oder etwas in der Art. Er hat doch was in der Hand. Keine Ahnung. Er hat auf jeden Fall was in der Hand. Er hat was in der Hand. Ja, also hat er eine Mappe oder so. Er ist so etwas wie ein Agent von einem Zirkel, der kirchennah ist. Sagen wir mal so. Ich bin mir sicher, dass sie irgendwelche Berichte nach Berlin an der Zentrale schicken. Leider weiß ich nicht, wo oder wie oder was. Da bin ich genauso ratlos wie Sie. Mir ist auch erst vor ganz kurzer Zeit klar geworden, dass er da dran hängt. Und daher auch dieses Zeichen. Ich nehme an, das ist Ihr Erkennungszeichen. Ja, Sie sprachen ja selbst von Anbohren. Ja. Das Zeichen war am Dom als bevor. Ja, Kirche habe ich. Sehr kirchennah. Hat der Orden auch einen Namen? Ich nenne die Wächter, aber den richtigen Namen weiß ich auch nicht. Noch nicht. Ich bin noch neu und unvertraut mit dieser Sache. Mir war auch nicht bewusst, dass es sie gibt, aber so wie ich verstehe, hat man sie bisher ignoriert, weil sie keine Bedrohung darstellt. Was ist denn jetzt der Name?